1. David Verlius seinen bisherigen Aufenthaltsorten begab sich in die unzugänglichen Bergregionen von Ingedi, dort Zuflucht zu suchen. 2. Sobald Saul von seinem Feldzeug gegen die Philister heimgekehrt war, erhielt die Information, dass David sich in der Wust von Ingedi aufhielt. 3. Daraufhin wollte Saul 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel aus, David und dessen Gefolgschaft im Gebiet der Steinbachfelsen aufzuspüren. 4. Als die Schafherden weggeregt, betrat Saul dort Gelegen hole, sich zurück zu sehen, wann zu ahnen, dass David und sein Männer sich tief im Inneren verbargen. 5. David's Begleiter duteten die Situation als gottlich Fugung und drangten in die Gelegenheit zu nutzen, David jedoch ne hört sich Saul ne heimlich und schnitt ein Stück von dessen Mantel ab. 6. Unmittelbar danach empfand David jedoch tief Gewissensbiss, weil es gewahrt hat, das Gewand des Königs auf dies Weise zu beschädigen. 7. Erklärt seinen Mannen, dass niemals Hand und seinen Hirn legen darf, die Saul der vom Hirn gesalbte König sei in Sommet unter besonderem Schutzstehe. 8. Mit deutlichen Worten hielt David sein Lut devon ab, Saul anzugreifen, woraufhin der König die Hole unversert Verlius und seinen Weg fortsetz. 9. Kurz darauf folgte David im aus der Hole und rief Lord nach dem König, woraufhin sich erbietig vor Saul zu Boden warf, als dieser sich umblickt. 10. David fragte Saul, weshalb den geruckten Globen schenk, Willem Schaden, wo doch die Arenas in der Hole bewiesen hatten, dass Saul's Leben verschont habe. 11. Obwohl man in gedrängt hat, den König zu toten, entscheid sich bewastagigen, die Autorität des Gesalbten des Herrn respektiert. 12. Präsentiert das abgeschnitten Storfstuck als Beweis dafür, dass wederverit noch Bosheit plain, waren Saul in denek unabitlich verfolge. 13. David Jubilius das Erteil über ihren Konflikt Gott und betonte, das selts niemals gewalt gegen den König anwenden word, sich zu rächen. 14. Zitiert ein alt Sprichwort, wonach boasteten na von Bosen Menschen ausgehen, und bekraftigte ernut sein Absicht, Saul nicht anzugreifen. 15. Stellte die Verhaltnismassigkeit von Saul's Feldzeug in Frage, in dem sich selbst demütig als so unbedutend wie einen Totenhund oder einen Floh bezeichnet. 16. Forderte, das Gott als gerechter Richter zwischen ihnen entscheiden und sein Unschuld gegenüber den Anschuldigungen des Königs bestätigen moge. 17. Nachdem David gendit hat, erkannte Saul tief bewegt dessen Stimme und begann laut zu weinen, wobei David liebevoll als seinen Sohn ansprach. 18. Jest und ein, das David im Recht sei, da dieser in Guts getten habe, waren selts David mit Feinslichkeit begegnet sei. 19. Saul erkannten, das David außer gewöhnlich nicht bewiesen hat, in dem in nicht totet, obwohl Gott ihm die Gelegenheit dazu gegeben hat. 20. Bemerkt, dass es ungewöhnlich sei, einen Feind unversertend kommen zu lassen, und wünschte David gottlich Belohnung für dessen barmherziges Handeln. 21. Schließlich drückt Saul sein Gewissheit aus, dass David künftig die Herrschaft über Israel übernehmen und das Königreich festigen wird. 22. Bat David einen feierlichen Eid, nach seinem Amtsantritt die Nachkommen Saul zu verschonen und dessen Familiennamen nicht auszuloschen. 23. Nachdem David dessen Eid geleistet hat, kehrte Saul in sein Heimat Zurück, waren David und sein Männer sich wieder in die Sicherheit der Berge begaben.